Ein Musiker, eine Intellektuelle, zwei Massenmörder, das sind die Protagonisten, aus deren Stoff die Filme, die wir Ihnen in dieser Woche vorstellen, gewoben sind. Hartwig Tekler hat sie für uns gesehen und mit ihm wollen wir nun darüber sprechen. Herr Tekler, wir legen los mit einer neuen DVD. Und zwar erscheint ein Film von Jonathan Demme, dem Regisseur von Schweigen der Lämmer und Philadelphia, auf DVD, der sich mit seinem Lieblingsmusiker Neil Young beschäftigt. Zumindest macht es den Eindruck, dass Neil Young sein Held ist, denn Demme hat schon drei Filme über ihn gedreht. Was ist das denn nun, das neue Werk? Ein Fanfilm oder ist das auch was für Nicht-Neil Young-Anhänger? Naja, es ist in erster Linie ein Fanfilm, aber ich denke, für alle, die Fans von Neil Young werden wollen noch, und dafür gibt es doch einige Gründe, das immer noch zu werden, ist das ein schöner Film. Die kommen irgendwie nicht voneinander los, Jonathan Demme und Neil Young. Sie sagten es ja eben. Und hier in dem Film Neil Young Journeys, wie gesagt auf DVD als Premiere herausgekommen, sehen wir Neil Young bei einem Solokonzert und parallel dazu eingeschnitten, wie er in einem alten Ford, Baujahr 56, glaube ich, war das, durch seine alte Heimat im kanadischen Ontario fährt und sich an seine Jugend erinnert. Das ist jetzt nicht wahnsinnig aussagekräftig. Das ist eher so ein kurzes Ausruhen zwischen den Auftritten. Und wenn dann allerdings der Mann, der es immerhin auf Platz 79 der Liste der 100 Menschen gebracht hat, die Amerika veränderten, ja, was es da alles so gibt, wenn der also seine alten und neuen Songs mit der Gitarre spielt, da bleibt einem wirklich der Mund offen steht angesichts so viel Charisma und einer Lebendigkeit und Kraft. Also mit anderen Worten, die DVD in Neil Young Journeys von Jonathan Demme zeigt, dass Neil Percival Young es wirklich noch ziemlich drauf hat. Von der Musikgeschichte, da kommen wir mal in die Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Margarete von Trotter, die hat mit ihrem neuen Film ein Porträt von Hannah Arendt vorgelegt. Das letzte Porträt, was sie gemacht hat über Hildegard von Bingen, das Biopic, das ist ja ziemlich verrissen worden. Ist denn jetzt Frau von Trotter der Arendt-Film besser gelungen? Absolut. Ich finde, das ist ein sehr, sehr toller Film. Ganz kurz, 1961 nimmt Hannah Arendt, die deutsch-jüdische Philosophin, die vor den Nazis via Frankreich nach New York, also in die USA geflohen ist, als Reporterin der Zeitschrift New Yorker am Prozess gegen Adolf Eichmann statt, der in Jerusalem stattfindet. Und sie entwickelt dann eine Analyse dieses Organisators des industriellen Massenmordes an den Juden. Und diese Analyse, Stichwort Banalität des Bösen, wird zu einem Skandal, weil Hannah Arendt sich damit in ganz offenen Gegensatz stellt zu alten Immigrantenfreunden oder intellektuellen jüdischen wie nicht-jüdischen Intellektuellen in den USA und Israel, weil sie nämlich behauptet, Eichmann ist kein Monster gewesen, kein Macbeth, der sich von Machtbesessenheit oder Gier hat leiten lassen, sondern ein Bürokrat, der sich gefühllos und sachlich in eine Befehlsempfängerhierarchie eingereiht hat. Ist das interessant tatsächlich als Film? Funktioniert das als Spielfilm oder ist das so eine Art museale Betrachtung? Und das ist genau das Verblüffende. Es funktioniert vollkommen. Es ist ein Sprechfilm, das ist ein Essayfilm. Aber erstmal ist es so, dass Barbara Sukowa, die, wie sie die Hildegard von Bingen oder die Rosa Luxemburg schon bei Margarete von Trotter spielt und jetzt die Hannah Arendt spielt, schafft es als Schauspielerin einfach, das auszufüllen. Und zum Zweiten ist es einfach so, dass der Kern, den Margarete von Trotter interessiert an der Hannah Arendt, die Frage, was ist eigenständiges Denken, der wird hier in einer aufregenden Weise vorgeführt, sogar in großen Monologen. Und damit wird natürlich auch die Frage gestellt, wer möchte eigentlich reflexartig Schweigen verordnen und wer ist bereit, eigenständiges Denken zu akzeptieren. Das macht die Aktualität dieses Films aus. Wie gesagt, ein toller Film von Margarete von Trotter und die Aktualität, wie ich finde, auch der Denkerin Hannah Arendt. Wir bleiben noch ein bisschen in Deutschland, beziehungsweise bei deutschen Regisseuren. Lucien Förstner, der hat mit Bela Kiss Prolog sein Spielfilmdebüt vorgelegt. Ein Horrorfilm. Der letzte Horrorfilm aus Deutschland, Hell, der wurde ziemlich hoch gelobt. Und der hier, ist der auch gut? Nee, der ist ganz schrecklich, weil er erzählt eine Genregeschichte. Bankräuber kommen in ein einsames Waldhotel, da trieb mal vor Jahren und treibt immer noch ein Serienmörder sein Unwesen. Aber das Ganze ist so steif gespielt, so öde und so langatmig. Was interessant nur allerdings ist, und da kann man dran erkennen, wie die deutsche Filmindustrie inzwischen gewachsen ist, die Bilder, also die Horroroberfläche, die hier inszeniert wird, ist perfekt gestylt und die Spezialeffekte sind mindestens ebenso bei diesem schlechten Film sehr, sehr aufregend, aber das nützt ja nun alles nichts. Also Bela Kiss ist ein Film, der wirklich erschreckend öde ist. Schade, schöne Bilder, die machen eben noch lange keinen guten Film aus. Der Kontrapunkt ist eine weitere DVD-Premiere, Die Morde von Snowtown, auch ein Horrorfilm. Hat der Ihnen denn ein bisschen besser gefallen? Naja, er hat mich sehr, sehr erschreckt, aber hat mir gleichzeitig sehr, sehr viel besser gefallen. Australischer Film geht zurück auf reale Ereignisse. 1999, glaube ich, war das, als dieser Serienmörder gefasst wurde in Australien. Aber was Justin Kurzel, so heißt der Regisseur dieses Films, schafft, er schafft es wirklich, das Porträt eines Menschen zu zeichnen, der sich aus Unsicherheit, der aus der Sehnsucht nach Geborgenheit quasi zum willenlosen Werkzeug eines psychopathischen Serienmörders wird. Und was auch spannend ist an dem Film Die Morde von Snowtown. Hier wird quasi hinter der Oberfläche vom Horrorfilm oder Serienmörderfilm ein ziemlich düsteres Bild einer sehr desorientierten Gesellschaft gezeichnet. Wie gesagt, eine DVD-Premiere, Die Morde von Snowtown von Justin Kurzel, aber daran wird auch mal wieder deutlich, dass heute inzwischen vieles, was Filmkultur ist, nicht mehr im Kino stattfindet, sondern bei uns zu Hause auf dem DVD-Player stattfinden muss. Hartwig Tegler über Neil Young Journeys und die Morde von Snowtown, die zwei DVD-Neuerscheinungen und die beiden neuen Filme Hannah Arendt und Bela Kiss Prolog. Vielen Dank.